Das nationale Kalligraphie-Festival zum Tag des leuchtenden Sterns wurde am 22. Februar im Internationalen Kulturhaus Pyongyang abgeschlossen. An der Abschlussfeier nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Kunstschaffenden, die Kalligraphie-Freunde, Jugendlichen, Studenten und Schüler teil. Auf der Abschlussfeier wurden den Teilnehmern mit ausgezeichneten Werken die Preisurkunden, Zertifikate und Medaillen des Festivals verliehen.